Hallo Leute, wir sind pünktlich da. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show heute Nacht für alle eure Themen. Und das heißt, ihr könnt hier ganz einfach anrufen, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über was auch immer. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und die Nummer hat auch gewählt Silvia. Und Silvia ist 33 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo, Domian. Silvia, guten Morgen. Erstmal guten Morgen und finde die Sendung ganz toll. Ich höre das ab und zu am Radio. Mhm. Ja, mein Problem ist Transsexualität. Du bist selbst transsexuell? Ja, ich bin, ich lebe als noch körperlich als Mann. Mhm. Und ich habe das Problem, dass ich eben das Empfinden habe, psychisch eine Frau zu sein. Mhm. Seit wann spürst du das? Oder? Es hat schon mit meinem ungefähr 10. Lebensjahr begonnen. Mhm. Und kannst du dich erinnern, wie das damals war? Was und wie du damals empfunden hast? Ja, ich sag mal, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich ein Mädchen sein wollte und dass ich, wenn ich ins Bett ging, eigentlich betete, morgens als Mädchen aufzuwachen. Mhm. Hast du damals irgendjemandem davon erzählt? Nein, bis heute noch, eigentlich noch nicht. Ich bin jetzt mal zu einer Psychologin gegangen und das Problem ist, dass der seelische Druck immer weiter steigt. Mhm. Und ich... Nun bist du 33 Jahre, schon alt, sag ich mal. Ja. Wie kommt es, dass du das jetzt so lange vor dich hergeschoben hast und erst jetzt zu einer Psychologin gegangen bist? Ja, ich habe einfach jetzt dem Druck nicht mehr standgehalten. Mhm. Ich habe mich auch früher nie getraut, irgendwo mehr Informationen und sowas zu beschaffen. Mhm. Was für ein Empfinden hast du denn deinem derzeitigen Körper gegenüber? Das ist eine Ablehnung meines eigenen Körpers gegenüber. Ich habe mich selber nie gemocht. Mhm. Kleidest du dich schon als Frau? Ja. Ja. Hast du... Da sitze ich jetzt auch am Telefon. Ja. Das heißt, du hast auch noch keinerlei Hormonbehandlung oder irgend so etwas gemacht, machen lassen an dir, mit dir? Bis jetzt noch nicht. Das Problem ist, ich habe also einen eigentlich ganz angesehenen Job. Ich arbeite in einer kleinen Bankfiliale und habe noch eine Mitarbeiterin. Und trittst da aber als Mann auf? Ja, wenn das öffentlich würde, dann bin ich natürlich nicht mehr tragbar für unsere Kunden. Ja, also du hast ein absolutes Doppelleben. Ja. Mhm. Wenn du nach Hause kommst, ziehst du dich direkt um und nicht direkt, nein, es kommt noch hinzu, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet auch? Ja, ich habe das, damals hatte ich diese naive Vorstellung, dass ich damit mein Problem hätte bewältigen können, aber... Mhm. Weiß deine Frau um dich und um... Sie weiß etwas davon, aber sie weiß nicht alles und ich finde keine Basis, um mit ihr zu sprechen. Du sitzt jetzt als Frau am Telefon? Ja. Wo ist deine Frau? Sie ist im Moment nicht da. Mhm. Das heißt, du kannst dich auch nur als Frau kleiden, wenn deine Frau nicht da ist? Ja. Gibt es denn überhaupt irgendjemanden, mit dem du schon mal eingehend jetzt außer der Psychologin geredet hast? Ja, per E-Mail mit meiner Bekannten, ja. Per E-Mail? Aber von Angesicht zu Angesicht noch nicht. Nein, bisher? Bis jetzt nur mit einer Psychologin einmal. Habt ihr auch Kinder? Ja, das ist das Problem. Wie viel? Wir haben im Moment einen Sohn, der ist gerade mal 6 Jahre alt. Mhm. Wenn du so empfindest, wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass du von dir aus sagst, ich habe eine transsexuelle Identität. Das heißt, ich fühle mich nicht als Mann und ich fühle mich gefangen in dem männlichen Körper. Ne? So hast du es ja gerade auch angedeutet. Wie funktionierte denn dann die Sexualität zwischen dir und deiner Frau? Oder wie funktioniert sie? Sie hat bis jetzt immer eigentlich normal funktioniert, wobei ich immer sehr inaktiv war eigentlich. Macht dir das denn Spaß oder ist das so ein kleines Übel, was du einfach so das mit... Das ist eher das Zweite, also ein kleines Übel. Heißt das, dass du noch nie so mit Leidenschaft und mit Erfüllung Sexualität erlebt hast? Ich sag mal, ich habe das erlebt, da war das etwas Neues mit meiner Frau und das hat sich dann natürlich auch ein bisschen verschlissen und ja, wie gesagt, das Problem war damit nicht gelöst. Mhm. Und es wird immer schlimmer. Und jetzt erklär mir doch nochmal, du hast gerade das nur so ansatzweise gesagt. Wie weit ist denn deine Frau informiert? Was genau weiß sie? Ja, sie weiß, dass ich unter dem Zwang stehe, mich ab und zu eben als Frau kleiden zu müssen. Mhm. Das weiß sie. Aber sie weiß nicht, wie weit meine Gefühle in der Hinsicht gehen. Das wäre ja eigentlich noch relativ harmlos, ne? Wenn es nur das wäre. Transvestismus, ja. Warum hast du ihr das noch nicht richtig gesagt und ganz und klar? Weil ich sie damit enorm verletzen würde. Mhm. Und es ist im Grunde genommen alles sehr Rücksichtnahme und Angst davor, die Familie zu verletzen und auch mein Kind gegenüber. Mhm. Ich kann das einfach nicht zulassen. Hast du deine Frau damals in der Zeit wirklich aus Liebe geheiratet? Jetzt ganz ehrlich, oder war es damals auch eine Flucht vor dir selbst? Aus heutiger Sicht würde ich eher das auch als eine Flucht bezeichnen. Mhm. Damals wusste ich es nicht besser. Mhm. Ich höre aus deiner Stimme und so wie du sprichst, dass du kreuzunglücklich bist. Ja, das kann man sagen. Mhm. Nun warst du bei einer Psychologin. Hast du der richtig, ich habe es gerade nur vorausgesetzt, das kann man ja auch nicht immer voraussetzen, hast du der richtig reinen Wein eingeschenkt? Ja. Und was hat die Frau gesagt zu dir? Ja, wir sind ganz am Anfang. Und sie hört jetzt erstmal eigentlich zu. Mhm. Und weißt du, ich habe es öfter versucht, also nicht öffentlich, aber immer wieder daran gedacht, mein Leben zu beenden, weil ich keine Chance sehe, mein Leben so zu leben, wie ich das eigentlich möchte. Hm. Weiß deine Frau, dass du zu einer Psychologin gehst? Ja. Und was hast du gesagt, weswegen? Ich habe gesagt, wegen meinem Problem halt. Hm. Und also wie gesagt, sie hilft sich darüber mit Verdrängung und indem sie meint, dass bloße Tragen der Kleider ab und zu mal, das wäre sicher nicht so ein Problem. Wenn du heute deine Frau anfasst, wenn ihr zärtlich seid miteinander, gibt es da auch beinahe ein Gefühl des Ekels manchmal? Das will ich nicht unbedingt sagen, nein. Aber ich kann kaum noch mit ihr schlafen, es funktioniert fast nicht mehr. Und wenn, dann habe ich das Gefühl, als ob ich selbst eine Frau wäre. Mhm. Gibt es so ganz konkrete Überlegungen bei dir, wenn es auch noch in weiter Ferne ist und wie auch immer zu realisieren, dass du dich vielleicht in ferner Zeit operieren lassen würdest wollen? Oder? Der Wunsch ist sicher da, ja, aber ich sehe einfach keine Chance. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Leben machen soll. Mhm. Und kannst du denn für dich deine eigene sexuelle Identität einordnen? Wärst du, spielen wir das mal durch, du würdest dich operieren lassen, wärst du dann eine lesbische Frau oder würdest du dann mit Männern Kontakt haben wollen? Ich würde dann auch mit Männern ohne weiteres Kontakt haben. Aber jetzt ist in der jetzigen Situation ist der Wunsch nicht da, mit einem Mann zu schlafen. Nein, gar nicht. Also du möchtest mit einem strikt ab. Du möchtest mit einem Mann schlafen als Frau. Ja. Ja. Silvia, du nennst dich Silvia. Ja. Mhm. Wer sagt Silvia zu dir? Ich selbst. Sonst niemand? Nein. Mhm. Du weißt sicherlich, vor allen Dingen, wenn du ab und zu meine Sendung hier siehst, dass es bundesweit eine Selbsthilfegruppe für transsexuelle Menschen gibt. Ja. Das weißt du? Das weiß ich. Hast du da überlegt, mal hinzugehen? Überlegt schon, aber ich habe es nicht getan, weil, wie gesagt, wenn das jemand mitbekommt in der Bank, dann bin ich für die Bank nicht mehr tragbar und dann stürze ich meine Frau und meine Kind mit. Dennoch würde ich dich gerne ermutigen wollen, zu diesen Leuten Kontakt aufzunehmen, weil durch diesen Kontakt wird mit Sicherheit nichts nach außen sickern. Das ist so ähnlich wie die anonymen Alkoholiker, sage ich jetzt mal überspitzt. Auf jeden Fall herrscht dort, so wie ich das aus vielen Quellen erfahren habe, wirklich absolute Diskretion. Und du bist mit Leuten zusammen, die genau die gleichen Probleme haben wie du. Oder die hatten solche Probleme. Und ich glaube, dass es einem sehr, sehr, sehr gut tut, wenn man mit ähnlich und gleich betroffenen Menschen sich austauschen kann. Es ist für dich wahrscheinlich viel hilfreicher, mit jemandem zu reden, der in deiner Haut quasi auch steckt, als denn mit irgendeinem Psychologen oder mit mir. Mhm. Es kann ja überhaupt gar nichts erstmal schaden, wenn du mal einfach mal ein Gespräch avisierst und mal dorthin fährst. Weißt du, ich denke mir nur gerade, da muss ja, es muss irgendeine Lösung jetzt gefunden werden. Das geht jetzt so viele Jahre und... Bitte? Es gibt keine Lösung. Ich weiß nicht, habe ich denn das Recht, meine Familie ins Unglück zu stürzen, nur um mir mein Glück selbst irgendwie zu ermöglichen? Ich weiß nicht, ob das ein Stürzen ins Unglück ist. Ich weiß nicht, ob es nicht schlimmer ist, wenn du die Familie so aufrechterhältst, wie du sie jetzt aufrechterhältst, die ganzen nächsten Jahre oder Jahrzehnte, und deine Familie mit dieser ungeheuren Lüge leben muss. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, letztendlich ist es viel einfacher, mit der Wahrheit sich zurechtzufinden, auch als Ehepartner. Vielleicht gibt es gibt so viele Lebensmodelle. Vielleicht ist es möglich, nach dem ersten Schock, dass du mit deiner Frau irgendwann eine gute freundschaftliche Beziehung hast. Und somit auch zu deinem Kind. Auch genau diese Punkte kannst du mit den Betroffenen in, ich glaube, Transidentitas heißt das, ich bin nicht ganz sicher, können wir dir gleich noch ein paar Telefonnummern geben, wenn du das möchtest. Kannst du mit ähnlich betroffenen Menschen besprechen dort? Ich habe nur das Gefühl, Silvia, will ich dir sagen, dass ich so als Außenstehender nicht denke, dass du in einer absoluten Sackgasse bist. Ich glaube, dass es für dich und dein Leben auch eine Lösung gibt. Wenn auch das ganz schwierig ist und du wirst ganz neue Dinge aufbrechen müssen um dich herum. Aber ich glaube, es gibt eine Lösung. Guck mal, du, jetzt, wie ist der Status quo jetzt im Moment? Du bist fürchterlich unglücklich. Letztendlich spürt das deine Frau auch. Letztendlich ist das nicht zu verheimlichen. Und dieses färbt sich natürlich auch auf das Kind ab. Also ist alles im Unreinen, im Unargen im Moment. Liebe Silvia, bitte sprich doch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin jetzt. Ja. Mit Annette. Und Annette kann dir auch entsprechende Telefonnummern und Kontaktanschriften von der Selbsthilfegruppe der transsexuellen Menschen geben. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Okay. Und es gibt eine Lösung. Und die Lösung heißt nicht die Selbsttötung. Und du meinst, dass man durchaus das Recht hat, sich selbst zu verwirklichen? Ich finde ja. Auch wenn man andere Menschen damit verletzt. Silvia, ich glaube, dass du im ersten Moment vielleicht die Menschen verletzt. Letztendlich nicht. Wenn dein Sohn ist das, den du hast, ne? Ich glaube, wenn er älter wird und erstmal kapiert, was los ist, wird er mehr Respekt vor dir haben, wenn du jetzt deinen Weg gehst, als wenn du weiter mit der Lüge lebst. Bin ich ganz sicher, ganz sicher. Und letztendlich deine Frau auch. Wenn auch es schwierig ist, jetzt am Anfang für sie damit umzugehen. Und die Selbsttötung ist keine Lösung. Damit zerstörst du wirklich alles. Damit bringst du das ganz große Unglück über die Familie. Ja, das ist die Frage. Und für Opfer gibt's halt immer. Nein, so darfst du das nicht sehen, Silvia. So darfst du es nicht sehen. Leg mal auf. Ja. Du wirst gleich angerufen von Annette. Und ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel, viel Kraft. Ja, okay. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Jetzt geht es weiter mit Florian. Florian ist 22 Jahre alt. Ja? Hallo Florian. Kommt richtig. Ja. Oh Mann, ich muss mich jetzt erst beruhigen. Das war jetzt gerade starker Tobak, den ich damit gekriegt habe. Muss ich mich jetzt erstmal selbst ein bisschen beruhigen. Ja. Nee, also wirklich, also Silvia, ich hoffe, du hast den Mut und wirst die richtige Entscheidung für dich treffen. Ich hoffe es. Mhm. Ja, da erscheint mein Problem richtig klein dagegen jetzt auf einmal. Bin ich selbst ein bisschen baff. Ja, aber das macht gar nichts. Noch gar nicht begrüßt. Hallo Dom. Ja, hallo Florian. Aber das macht nichts. In dieser Sendung gibt es halt auch dieses Wechselbad. Es tauchen manchmal ganz, ganz dramatische Dinge auf und manchmal auch einfach nur Plaudereien. Und so ist das Leben halt. Und das. Ja, das habe ich in meiner zivilen Zeit auch mitgekriegt, aber das Ganze hat mir jetzt doch umgeworfen. Vor allem die Stimmlage von Silvia hat mich dann auch ein bisschen beunruhigt. Also, trotzdem. Also, Dom, also zu meinen Problemen. Es ist also folgendermaßen, das ist eigentlich gar nicht so unähnlich zu Silvias, bloß dass ihres genetisch veranlagt ist und meins habe ich mir selbst geschaffen, mein Problem. Und zwar, ich habe mir irgendwann in jungen Jahren, es war die Zeit des Panini-Bildchen-Sammelns, habe ich mir ein Floh ins Ohr gesetzt. Und zwar, als all meine Kumpels, also auf gut Deutsch die Pubertät, schon bei einer geöffneten Blusenklappe, Knopf, dass der Verstand kollabiert hat. Mhm. Und irgendwie, ich hatte kein Interesse an Frauen, weil ich war noch beim Panini-Bildchen sammeln. Irgendwie habe ich mir gedacht, also Junge, du wirst nie, nie, nie den Reiz einer Frau verfallen. Und ich habe tatsächlich, habe ich diesen Mist also durchgezogen bis 21 und habe mich in dieser Rolle des Lonesome Cowboy, des John Wayne, also so wohl gefühlt. Du hast ja auferlegt, dass du nicht auf Frauen abfährst. Richtig, also ich vergleiche es mal mit der Sucht des Magersüchtigen, also der Magersüchtige, der einer Speise widersteht, fühlt sich irgendwie übermächtig und genauso habe ich mich gefühlt, wenn ich wieder mal eine Frau abgewiesen, sprich verkrault habe. Ja, also, ich verstehe. Und das ging bis zum 21. Lebensjahr. Jetzt bist du 22. Ich bin jetzt 22 Jahre alt und bis dato, bin ich keine Freundin, kein Sex. Also das Schärfste, was ich hier mit einer Frau angestellt habe, war auf einer Klassenfahrt Richtung Ostende zwischen Köln und Bonn im Zug, stockbesoffen, ein bisschen rumgeknutscht, aber das war es auch wirklich das meiner ganzen sexuellen, sprich Liebeskarriere. Also bis heute? Mehr war nicht. Bis heute? Bis zum heutigen Tag. Mhm. Bis zum heutigen Tag ist es so. Und das Problem ist, das Verrückte daran ist, dass, wie gesagt, bis zum 21. Jahr habe ich mich in meiner Rolle sauwohl gefühlt. Also, und jetzt nicht mehr. Und ja, jetzt ist das Problem aufgetreten, womit ich nie gerechnet habe, dass es jemals eintritt. Und zwar, ja, ich habe mich verliebt. Und zwar sowas von krassomatmäßig, dass ich seit einem Jahr rumlaufe wie ein Zombie, mich selbst nicht mehr wiedererkenne. Und all das, was wunderbare Dichter und Denker über die Liebe gesagt haben, hielt ich alles vorher für Quatsch. Und Florian, jetzt, warte mal. Das dauert jetzt schon ein Jahr an, dass du verliebt bist. Vollkommen richtig, ja. Ja, weiß die Glückliche davon? Genau, das ist mein Problem. Ich weiß es eben nicht, weil ich es eben auf Teufel komm raus nicht gebacken kriege, in irgendeiner Form ihr zu übermitteln, dass ich genauso fühle. Das ist genau mein Problem. Was heißt genauso fühle? Das heißt, du gehst davon aus, dass sie in dich auch schon verknallt ist? Also bei ihr weiß ich es relativ deutlich, denn es gab schon drei oder vier Situationen, die mehr als eindeutig waren. Die wären nachträglich, kann ich schon fast drüber lachen. Und sie ist jetzt wirklich das ganze Jahr über dann auch Single geblieben und hat sich nicht umorientiert zu einem anderen Mann hin? Vollkommen richtig. Ja, sagen wir es mal so, es gab schon ein kleines Problem, aber sie hat zwar einen Freund noch in Hamburg, aber... Florian, jetzt müssen wir handeln, ne? Du hast jetzt etwas sehr Schräges und Absurdes mehrere Jahre getan, hast es selbst schon verglichen mit einer Magersucht, also mit etwas Ernstem. Ja. Ne? So ein Spaß ist das ja nicht, wenn man sich so etwas auferlegt als junger Mann, ist das schon, also das ist nicht nur verrückt. Da steckt schon wahrscheinlich noch was sehr Kompliziertes dahinter. Genau, das. Ich muss sagen, ich würde mich auch sonst nicht dazu selbst dazu durchringen, um 1 Uhr früh, wo ich morgen wieder arbeiten muss, bei dir anzurufen. Mhm. Bloß, ich weiß mir keinen Rat mehr, weil es ist... Muss man das ja auch alles sehen. Das ist ja quasi schon der erste Schritt. Du hast das jetzt hier mir erzählt. Ja, da fühle ich mich auch schon ganz gut, muss ich sagen, dass ich freue mich auch, diesen Schritt gemacht zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für dich natürlich eine irrsinnige Überwindung wäre, dieser Frau das Aug in Aug zu sagen. Allerdings. Lass uns doch mal ganz profan denken. Wie wäre es dann damit, wenn du in deinem stillen Stübchen einen sehr netten Liebesbrief schreiben würdest? Mhm. Das Interessante bei meiner Geschichte ist, dass ich... das Problem ist, jedes Mal, wenn ich versuche, es ist nicht so, dass ich es nicht schon versucht hätte, hier zu sagen, dass ich bin dafür bekannt, mir eine Maske aufzusetzen, und zwar die Maske des Komikers. Also alles, was ich ernst meine, verpacke ich in eine wunderbare Hülle des Humors, guck mal, sodass kein Mensch heraushören kann, was ich ernst meine, und ich kriege diese Formulierung, dieses, was du mir gerade gesagt hast, diese Formulierung, ist doch eine wunderbare Passage für den Brief. Ja. Ne, dass du quasi da in dich hinein leuchtest und das mitteilst durchgeschriebenes. Ja, das Problem ist, ist es ja nicht so, dass ich mich nicht schon geöffnet hätte. Ich habe mich natürlich auch schon im Halbrauschen mit Freunden und sogar meinen Eltern, und die Ratschläge sind mir alle wohl bekannt, einfach sich zu öffnen, einfach den Schritt zu wagen per Brief oder einfach hinfahren, klingeln. Warum hast du es nicht getan bislang? Das ist genau mein Problem. Deshalb diese Aktion mit dir, diese Aktion mit Fax und was weiß ich noch alles. Warum hast du es nicht? Ich kriege diesen Balken aus meinem Kopf einfach nicht ums Verrecken heraus. Und ich muss sagen, Es spielt natürlich auch jetzt die Angst mit bei, dass ich im Prinzip das Fahrrad fahren lernen muss, was andere schon drauf haben in meinem Alter. Ja, das kannst du alles, diese ganze Angst. Du kannst dieser Angst den Wind aus den Segeln nehmen, indem du dich einfach zu allem bekennst. Nämlich zu deiner Unerfahrenheit. Zu all dem, was du in der Vergangenheit versäumt hast. Dass du eine Jungfrau bist, ein junger Mann bist. In der Regel, in den meisten Fällen ist das Frauen völlig egal und die finden das sogar sympathisch, wenn ein Mann dieses ganz offen dann auch vertritt. Trainiere es doch. Fang doch mal an mit so einem Briefschreiben. Und wenn du ihn blöd findest, schmeiß ihn in den Papierkorb. Und nach dem 5., 6., 7. Anlauf schaffst du es irgendwann, dieses Ding in den Briefkasten zu werfen. Und dann beginnt eine neue Zitterpartie. Aber dann hast du wieder einen Schritt geschafft und du hast auch dich wieder einen Schritt mehr überwunden. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Alles andere ist nur schwafeln, ist nur reden und im Kreis drehen und in der eigenen Suppe brutzeln. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe das irgendwie das Gefühl, sobald ich jetzt demnächst dann auflegen werde, dass ich wahrscheinlich die Sachen mit dem Brief einfach machen werde. Dieser Brief wird in den Papierkorb verschwinden und dann wird irgendwann, ich weiß nicht, ob ich diesen letzten Schritt, Briefmarke drauf und rein. Florian, wenn du den... Ich habe das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir also in der nächsten Zeit tierisch in den Arsch tritt, dass ich das mache. Pass mal auf, wir machen mal eine Vereinbarung. Ich fände es gut, wenn das bald passieren würde. Du hast jetzt lange genug darüber nachgedacht. Es zehrt mich ja auch gewaltig auf. Ja. Ich habe da ein paar Aktionen, die also derartig verrückt waren, wäre fast Hollywood-reif. Also, und du informierst mich, entweder per Telefon oder per Brief, wenn du es gemacht hast und wie die Frau reagiert hat. Und dann unterhalten wir beide uns nochmal hier in der Sendung. Also Florian 22 ist jetzt eingebrannt in meinem Kopf, der den Brief schreiben will an die Frau. Okay. Okay, okay. Also alles Gute und toi, toi, toi. Okay, danke. Tschüss, Florian. Ich grüße herzlich Daniel. Und Daniel ist 27 Jahre alt. Ja, Domian, ich grüße dich. Hallo Daniel. Dein Thema. Ja, ich rufe zu dem Thema von gestern nochmal an, und zwar der Tag X, der mein Leben verändert hat. Ja. Es ist bei mir so, dass ich den Tag, der mein Leben verändert hat, gar nicht mitbekommen habe, weil ich im Koma lag, 3 Tage. Mhm. Es ist März dieses Jahr gewesen, dass ich war gerade im Examen in BWL, ich studiere gerade BWL zu Ende, und hatte Symptome, starke körperliche Symptome, also zum Beispiel habe ich schlechter gesehen, hatte eine große Trockenheit im Mund, bin ständig zum Klo gerannt, um Wasser zu lassen und so. Hab's aber alles leider aufs Examen geschoben und dachte, das geht schon wieder weg. Mhm. Nicht wahr? Und bin dann eines Abends eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Mhm. Und das große Problem war nun, dass ich wirklich 20, 24 Stunden in meiner Wohnung, ich wohne halt alleine, im Koma gelegen habe und meine Freundin sich nur rein zufällig Sorgen gemacht hat um mich, die immer wieder angerufen hat und so. Ich konnte natürlich nicht mehr dran gehen. Dann hatte sich irgendwann meine Mutter geschnappt und meine Mutter und meine Freundin sind dann halt hier hingefahren, versuchten die Tür aufzubrechen, weil sie keinen Schlüssel hatten, und die Polizei hat sich wirklich standhaft geweigert, diese Tür aufzubrechen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, es liegt halt daran, also die meinten, dass es Hausfriedensbruch sei und man keiner außer mir die Tür aufbrechen dürfte. Ja. Naja, meiner Freundin ist die geniale Lüge wirklich eingefallen, die mir das Leben gerettet hat, dass ich Selbstmordgedanken geäußert hätte, was nicht stimmt, aber das die Polizei fühlte sich dann erst veranlasst, wirklich die Tür aufzubrechen. Ja. Dann haben die dich nach 24 Stunden gefunden? Die haben mich nach 24 Stunden Koma gefunden. Dann lagst du noch im Koma? Da lag ich noch im Koma. Und der Notarzt hat sofort die Diagnose gestellt, dass ich Diabetes habe. Dass es ein diabetisches Koma ist, also weil ich noch nichts davon wusste von Diabetes. Ich habe normal gegessen, habe ich halt eine schwere Überzuckerung bekommen. Ich habe dann noch 2 Tage auf der Intensivstation im Krankenhaus gelegen, im Koma, nicht wahr, und bin dann aufgewacht. Und Mensch, was hast du denn da gedacht, als du aufgewacht bist? Das war doch der Oberschock wahrscheinlich. Nee. Ich habe nichts gedacht. Ich lag noch in Trance ziemlich, als ich aufgewacht bin. Ich habe irgendwann realisiert, dass ich im Krankenhaus liege, habe mich aber überhaupt nicht gefragt, warum ich da liege. Obwohl du ganz normal eingeschlafen bist vorher, ne? Ja, richtig, genau. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe dann mitbekommen, dass ich wohl nicht alle Klausuren geschrieben habe. Ich wurde ja mittendrin rausgerissen. Ich habe mich gefragt, welcher Tag ist heute? Habe ich die Klausuren geschrieben oder nicht? Als ich aufgewacht bin, kamen die Ärzte und Krankenschwestern und alle angerannt und meinten, wie heißen Sie, wo wohnen Sie, wer sind Sie? Ich wusste nichts mehr. Ich konnte gar nichts mehr sagen und so. Wie lange hat das da gedauert, ehe du dich wieder so einigermaßen erholt hast, also gedanklich auch erholt hast? Das ging dann schnell. Das war schon eine Sache von Stunden. Also 2 Tage später habe ich dann wieder reden können und so, wusste auch wieder alles. Und es ist natürlich eine ziemliche Umstellung, weil mit dem Diabetes halt zu leben und so. Aber Also du warst dieser Tag X, insofern kann man, ist das wirklich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil du warst dem Tod ganz nah. Ja, ich war dem Tod ganz nah. Man hat mir gesagt, ich hätte noch ein paar Stunden überlebt im Koma, aber dann wäre es aus gewesen. Hast du irgendeine Erinnerung an diese Zeit? Nein. Gar nichts, null. Nein. Es ist wie Schlaf. Es Richtig. Und das ist auch für mich das Positive, also für diese ganzen Angst, die meine Familie natürlich gehabt hat um mich, ob ich wieder aufwache, ob ich wieder klar bin und so, habe ich nichts mitbekommen. Ich bin für mich einfach nur aufgewacht. Bist du jetzt geistig wieder völlig fit und klar? Ja, ich bin wieder völlig klar, habe auch das Studium wieder aufgenommen. Und ja. Und gesundheitlich musst du jetzt natürlich als Diabetiker leben? Ganz genau, ich muss halt spritzen, Insulin und so. Und ja. Gut, das sind so die pragmatischen Dinge, die so am Rande weiterlaufen. Wie hat sich denn dein Denken über dich und über dein Leben verändert nach diesem Einschnitt? Völlig. Also ich habe bisher die Gesundheit immer ganz hinten angestellt. Also ich habe eigentlich nie darauf geachtet, so gesund zu leben. Und jetzt ist es völlig andersrum. Ich tue die nach ganz vorne. Und das ist ziemlich schwierig für mich. Also jedes Mal Angst zu kriegen, wenn ich irgendeinen kleinsten Schmerz habe und so. Und an die ganzen Spätfolgen zu denken, die mir sehr zu schaffen machen vom Diabetes und so. Das nimmt mich schon sehr mit. Liebst du, guter Versprecher, liebst du das Leben jetzt mehr? Ja, absolut. Und lebst intensiver? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir natürlich schon vorgenommen, das intensiver zu leben, aber es ist auch nicht immer einfach. Also man kann nicht einfach so durch die Straßen gehen und denken, ach, das Leben ist toll, weil es natürlich auch viel Alltag ist. Das ist auch einfach so. Aber du hast gerade gesagt, Spätfolgen. Und dass dir das auch ständig dann im Kopf rumschwirrt. Ja. Was für Spätfolgen kommen denn da auf dich zu? Wahrscheinlich. Oder wie haben die Ärzte es dir gesagt? Sagen wir es mal so, also die Diabetesbehandlung ist heute besser denn je. Und Spätfolgen sind, wenn der Blutzucker gut im Griff ist, sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Trotzdem habe ich Angst vor den Spätfolgen, die da sind. Erblindung, Fußamputation, Nierenschäden und so. Es ist unwahrscheinlich, aber es macht mir trotzdem Angst. Mhm. Die könnten in 10, 20 Jahren auftreten. Ja, aber wir haben alle die große Hoffnung, dass natürlich in den nächsten Jahren auch die medizinische Entwicklung noch einen solchen Fortschritt erfährt, dass auch diese Krankheit vielleicht noch besser in den Griff zu bekommen ist. Ja. Hast du eigentlich vorher, bevor das passiert ist, an den Tod oft gedacht? War das ein Thema für dich? Ja, es ist sogar ziemlich ironisch so. Ich hatte seither in meiner Kindheit auch oft die Angst einzuschlafen. Also konkret, als ich im Bett lag, hatte ich Angst einzuschlafen, weil ich dachte, nicht wieder aufzuwachen. Und dann passiert dir das auch. Und dann passiert mir genau das, nicht wahr, wovor ich immer Angst hatte. Hast du heute mehr oder weniger Angst vor dem Tod nach diesem Vorfall? Weniger. Weniger? Weniger. Warum? Ja. Weil ich weiß, dass es A, einfach passiert und zwar jedem und dann auch nicht so schlimm sein muss. Also man ist dann halt einfach weg. Es ist auch so einfach, dass ich sehe, dass jeder um mich herum einfach krank ist, nicht wahr? Meine Kommilitonen, der eine hat Tinnitus, der andere Rheuma, der dritte Kopfschmerzen, Neurodermitis und so. Das fällt mir erst jetzt auf. Krank waren die Leute auch vorher, aber es fällt mir erst jetzt auf. Und das ist auch irgendwie, hilft mir das besser, damit klarzukommen mit so einer Krankheit. Also es liegt auch noch nicht so lange zurück. Genau. Und das ist also auch noch sehr frisch, dieser Eindruck. Ne? Ja, absolut. Vielleicht ist es auch ein bisschen besser gewesen, jetzt wo ich das Koma so überlebt habe, das so sagen zu können, dass ich durch das Koma von der Krankheit erfahren habe. Besser als zum Hausarzt zu gehen und der sagt, Sie haben Diabetes, schönen Tag noch. Nicht. Das war natürlich jetzt die Holzhammer-Methode. Ne? Also, die Holzhammer-Methode, aber es ist am Ende positiv ausgegangen. Hast du das Gefühl, das wollte ich dich gerade noch fragen, hast du das Gefühl, dass du dadurch jetzt auch vielleicht übersensibilisiert bist für andere Krankheiten, dass du gleich schon in Angst und Schrecken dich versetzt, wenn irgendwas wehtut, irgendwo eine Kleinigkeit ist? Ja. Das also dass du da vielleicht sogar so ein bisschen hypochondrisch draufkommst? Das ist natürlich eine Gefahr, aber ich denke, das wird sich legen mit der Zeit. Also ich versuche halt jetzt Kontakt zu anderen Diabetikern zu bekommen und so. Und ich denke, dass das legt sich. Was ist eigentlich mit dem Examen jetzt? Das läuft jetzt weiter. Also ich werde jetzt nächsten Monat die beiden Klausuren schreiben, die ich verpasst habe. Also da wünsche ich dir toi toi toi. Und einfach gute Gesundheit. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Danke. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir 1.29 Uhr und 37 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr Lieben, wenn ihr mich sprechen wollt, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, mit mir zu quatschen über welches Thema oder welche Themen auch immer, das hier ist die Telefonnummer, unter der ihr mich hier im Studio erreicht. 0180 5678 111. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Dieses Talkradio Domian gibt es noch diese Woche und da machen wir eine lange Sommerpause bis zum 21.8. Und wenn ihr Lust habt, mich mal persönlich kennenzulernen, mit mir persönlich vis-à-vis im Studio euch zu unterhalten über das grobe Oberthema Schwulsein, lesbisch sein, Coming Out, Alter und Schwule, Thema AIDS, also alles, was so mit schwul und lesbisch zusammenhängt, dann könnt ihr versuchen, das zu arrangieren. Nämlich, es gibt eine Domian-Extra-Ausgabe. Und zwar am 4. Juli. Die Sendung heißt Domian-Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen. Ihr findet mich hier in Köln in den WDR-Arkaden. Das ist nicht weit weg vom Hauptbahnhof an der Nord-Süd-Fahrt, so heißt die Straße. Und das ist auch ein paar Schritte nur entfernt von der großen schwulen Disco Lulu. Also ihr könnt direkt nach Köln kommen und versuchen, zu mir ins Studio hineinzukommen, um euch mit mir zu unterhalten. Ihr könnt aber auch anrufen. Die Sendung wird übertragen im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen am 4. Juli in der Zeit von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts. Domian Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen, anlässlich des Christopher Street Days hier in Köln. Jetzt machen wir weiter und ich begrüße ganz herzlich Sven, und Sven ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Und zwar geht es um die WM 98 in Frankreich. Ja, ein schönes Thema. Ja, ich weiß, ob dich jetzt nicht so interessiert, aber... Mich interessiert brennen natürlich. Ja, und zwar war ich Sonntag beim Spiel Deutschland gegen die USA. Du warst da? Ja, und zwar bin ich am Freitag losgefahren Richtung Frankreich. Du hast Karten bekommen? Ohne Karte. Ohne Karten? Ich bin auf Verdacht dorthin gefahren und zwar wollte ich eine Karte haben und dann musste ich leider hören, dass die Karten so bis im Schwarzmarkt so zwischen 500 bis 1000 Mark kosten. Unglaublich, ja, was man da so hört. Ja, ja. Oder teilweise noch mehr. Und dann mit drei Freunden sind wir dahin gefahren und... Dann haben wir uns doch überlegt, dass wir für den Preis die Karten nicht holen, ne? Ja, ist eine ganz kluge Überlegung eigentlich. Wir haben so bis kurz vor Spielbeginn gewartet, dass vielleicht noch billiger werden, aber... War nicht. Ist nichts passiert. Und dann ging auch mal die Krawalle los. Viele deutsche Fans sind dort mit Karten hingekommen. Mhm. Und dann waren es sozusagen gefälschte Karten, wie das jetzt vorkommt. Ja. Die Plätze waren auch mal belegt, die manche Leute haben wollten. Ja. Und dann fing die Krawalle an. Ja. 30, 40 Deutsche, damit fing es an, fingen dort an, Krawalle zu machen und... was sie nicht alles, Bestechung und was sie nicht alles gesagt haben, die Karten alle weg. Also da sind ganz üble Sachen gelaufen, ja, oder laufen ja, immer richtig. Noch, ne, mit den Karten. Man blickt's gar nicht, wer schuld ist. Ja, und dann waren das teilweise auch Fans, die dann, so Hooligans, kann man so fast schon sagen, die dann anfangen, richtig Krawalle zu machen. Ja, aber wie seid ihr denn reingekommen? Wir sind nicht reingekommen, gar nicht. Ach so, ich dachte, ihr seid trotzdem irgendwie reingekommen. Wir sind nicht reingekommen und die Karten nicht geholt. Und in 0, nix war auch mal viele Deutsche da und fingen mit den Krawallen an. Mhm. Also richtig mit Steinen anzuwerfen. Und treten, und dann kam ein großes Polizeiaufgebot dann viele Stunden später. Wie viele Leute waren das denn, die da so die Krawalle angezettelt haben? Oh, es waren über 100 Leute. Mhm. Und das waren aber letztendlich alles Leute, die frustriert waren, ja, ne? Oder frustriert. Zornig waren, weil sie, weil sie nicht rein durften. Richtig hartnäckige Fans waren das. Mhm. Und die sind dann richtig, da fing dann richtig die Klopperei an mit den Polizisten. Mhm. Die sind auch ziemlich harsch dann vorgegangen, mit Knüppeln richtig. Und ich war also in direkter Nähe und da waren auch viele ältere Leute. Aber da hast du nur Glück gehabt, dass du da nicht mit involviert... Ein Freund von mir hat noch was abgekriegt. Ja. Und der fand das nicht so komisch, ne? Wir sind dann so schnell wie möglich weggelaufen in die nächste Kneipe, ne? Und haben das von Weitem noch gesehen, wie da Leute teilweise auf Leute getreten wurde von den Polizisten, ne? Weil die mussten das ja irgendwie auch in den Griff kriegen und... Kann man ja auch verstehen, ne? Also ja, es gibt so üble Sachen von Seiten... geflossen, ja. Alles etc. Ja. Also das war ein ganz, also wirklich ganz schlimm. Da also ein übler Eindruck, ne, für ja, euch. Sicher. So, und dann hast die Deutschen, ne? Ja, natürlich. Da hört man nur Les Allemagnen, die Deutschen sind ja da und sowas alles, ne? Obwohl, die den übelsten Eindruck machen ja die Engländer, ne? Na gut, also. Das sind eigentlich, das ist das gleiche wie mit den Deutschen, ne? Die sind nur eine höhere Zahl, die Engländer wahrscheinlich. Was habt ihr denn gemacht? Seid ihr in eine Kneipe gegangen? Wir sind in eine umliegende Kneipe gegangen. Oder so weit waren die nicht entfernt. Die war schon direkt am Stadion und konnten dann von Weitem nur erkennen, wie die Leute von den Polizisten zusammengefecht wurden und teilweise richtig draufgeschlagen wurden. Das hat man im Fernsehen gar nicht so richtig gesehen. Aber das war viel härter, wie das im Fernsehen also gezeigt wird. Hattet ihr denn dann überhaupt noch einen Sinn und Lust, euch das Spiel anzugucken? Nein, wir haben das zwar in der Kneipe gesehen, aber das ist natürlich schockierend, wie man das so gesehen hat. Ne? Da waren ja auch viele unschuldige Leute, ältere Leute zum Beispiel, 50, 60-jährige Leute, die waren da gar nicht beteiligt dran in den Krawallen, aber die wurden genauso wie die anderen auch behandelt. Ne? Weil die haben da keinen... Also es gab da schon Verletzte, ne? Und ja, sicher. Blut geflossen, alles mögliche. Also es ist nicht so harmlos, wie es dargestellt wird. Jetzt wart ihr, seid ihr... Einfach so eine Aktion war das, nach Frankreich gefahren und dann sowas erlebt. Und wie ging es dann weiter? Seid ihr noch da? Wir sind noch geblieben. Wir sind gestern nach Hause gekommen und durch diese Eindrücke ist natürlich, wir wollten nochmal hinfahren, das versuchen. Nee, lass es bloß bleiben. Das hat sich natürlich, das hat sich natürlich gegessen. Ne? Also die Chance da reinzukommen sind, glaube ich, gleich. Also nach den Erlebnissen auch will ich das gar nicht mehr machen. Also kauft euch lecker Bierchen und guckt zu Hause Fernsehen vom... ist schon ziemlich schlecht Licht gerückt worden an die Deutschen da, ne? Muss man schon sagen eigentlich. Ja. Sven, aber der Spaß im Fußball ist ja deshalb nicht verdorben. Nein, der Spaß im Fußball, ich spiele selber, ne? Du spielst selbst. Und deswegen. Also was ist denn dein Tipp endspielmäßig? Endspielmäßig? Ja. Ich würde schon sagen, dass Deutschland das Finale schaffen kann. Gegen wen? Das ist eine Frage. Das ist die Alle Frage. Sagen Deutschland, Brasilien, aber ich tippe Brasilien nicht im Finale. Aha. Ich tippe Deutschland gegen Frankreich. Deutschland gegen Frankreich? Das glaube ich nicht. Das wäre ein Traumfinale. Aber, ja, aber das glaube ich nicht. Das schaffen die Franzosen nicht. Ach, im eigenen Land kann man den alles zuschlagen. Sie sind da zu schlaff für. Oh, wie will die sagen? Ich glaube auch Deutschland-Brasilien. Ja, Brasilien sagen alle, deswegen schließen mit dem nicht an. Hast du denn heute Österreich gesehen? Österreich habe ich gesehen. Haben sich wieder, das war ja eine Zitterpartie. Ja. Ich habe zu Hause geputzt währenddessen und konnte gar nicht mehr weiterputzen. Weil ich denke, was ist nun los? Glaube ich dir nicht. Ja, doch, wirklich. Ich hatte den Fernseher währenddessen laufen. Und dann habe ich mich hingesetzt. Auf die allerletzte Minute, ne? Ach, die Österreicher, die haben in zwei Spielen haben jeweils in der letzten Minute das Tor gemacht. Also, ja. Wenn die ins Achtelfinale kommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, da weiß ich auch nicht mehr. Ja. Lieber Sven, ja, was machst du am Sonntag, wenn Deutschland spielt? Habt ihr irgendwas vor? Gucken natürlich. Ja, wo? Wie? In welchem Umfeld? In der Kneipe oder im Freund? Direkt in den Garten postieren. Ja. Und dann werden wir uns für 10 bis 20 Mann davor setzen und hoffentlich, wenn wir ja gewinnen, dann sind wir ja schon so gut wie im Achtelfinale, ne? Ja, so muss es dann auch sein. Alles klar. Danke für den Anruf. Ja, ich danke tschüss, auch. Jürgen. Tschüss. Carsten, 15 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hey Carsten, du bist noch auf. Ja. Wie kommt das? Ja, ist halt so, wenn ich jetzt das Problem von meinem zweiten Vorgänger höre, dann ist mein Problem eigentlich relativ, also nicht so schlimm. Ist halt so, ich habe vor anderthalb Wochen erst mal die Schule gewechselt, weil ich halt auf einer längeren Kur war und deswegen halt nicht mehr so mitkam und da bin ich statt von der Real auf die Hauptschule gegangen. Und das ist halt so, da bin ich in eine Klasse gekommen, da halt ein Haufen von Idioten drin ist. Also, das war halt schon eine Klassengemeinschaft und deswegen, also am Anfang, so die ersten 4-5 Tage, haben sie halt auch nur normal gelästert, so auch so gegenseitig. Also da höre ich auch drüber weg. Aber nun diese Woche, da war es schon schlimmer. Also da haben sie auch schon ohne Grund nach der Schule mich zusammengeschlagen. Echt? Zusammengeschlagen sogar? Ja. Was für eine, welche Klasse ist das? Welche? Neunte. Sind die alle in deinem Alter? Ja, also die meisten schon älter. Weil die haben schon viele Klasse wiederholt. Zusammengeschlagen, richtig heftig? Ja, ganz schön. Also am Anfang ging es noch. Also ich wusste auch nicht, warum die sind auf einmal zu viert zu mir gekommen nach der Schule und das ist ganz schön heftig. Wie schwer warst du verletzt? Na, es ging eigentlich also ein paar Schrammen, also. Hast du dich gewehrt? Ja, doch, schon versucht, aber wenn gegen da vier halt Leute. So, ja, wenn da so vier auf einen zukommen, dann. Hast du es irgendjemandem erzählt? Deinen Eltern zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Also ich habe es keinen erzählt, außer einem Kumpel und. Also in der Schule weiß das auch keiner, kein Lehrer oder niemand. Sind denn alle in der Klasse gegen dich oder ist das nur eine Gruppe? Es sind nur so 5 Leute und ich glaube, die kann sogar gar keiner leiden, aber da sagt halt keiner was, weil. Und jetzt hast du richtig Angst, wie es weitergeht und wie du dich verhalten sollst. Weißt du gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch meinen Eltern groß erzählen kann. Schon wieder Schule wechseln. Und es ist ja noch alles relativ frisch, ne, dass du da bist. Ich kenne das auch von früher aus der Schule, dass wenn man irgendwie neu irgendwo hinkam, dass die ersten Wochen manchmal bitter waren, dass es sich dann aber doch schon einrenkt, vor allen Dingen... Was extrem ist in der Klasse. Bitte? Was extrem ist in der Klasse. Also ich fand immer ganz gut, wenn man versucht hat, sich auf keinen Fall so zurückzuziehen und sich so abzukapseln, sondern dass man versucht hat, dann auch Freundschaften zu anderen zu schließen, um so Koalitionen einfach zu bilden. Weißt du, dass du nicht der Einzelgänger bleibst, sondern dass sich da schnell Freundschaften aufbauen zu eben den anderen, die nicht so extrem drauf sind. Ja. Hast du denn da schon mal so vielleicht so ein paar Leute im Visier, mit denen das klappen könnte? Ja, klar. Also da kenne ich auch noch welche von früher, also von die bei mir in der Nähe wohnen. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall schon mal so mit Vehemenz machen jetzt, so richtig mit Power. Bloß jetzt nicht resignieren und dich in ein Schneckenhaus zurückziehen. Das Falscheste, was du machen kannst. Und wenn diese Brutalitäten dazu nehmen, nehmen wir mal an, das passiert nochmal und du kommst nicht nur mit ein paar Schrammen davon, dann melde das in der Schule. Müsste man das irgendwie anonym machen, weil wenn sie dann die Namen erfahren, wer die da angeschwärzt hat, dann... Hast du noch mehr Angst, das ist mir schon klar. Ja. Andererseits muss die Schulleitung dieses erfahren, damit die ordentlich einen auf den Deckel kriegen und somit dann auch Angst bekommen, sich so weiter zu verhalten. Hm. Also ich will dir erstmal jetzt ein bisschen Mut machen, Carsten. Lass jetzt mal nicht den Kopf hängen, obwohl die Situation, kann ich mir schon vorstellen, ziemlich beschissen ist für dich. Hm. Aber bau erstmal vielleicht jetzt auf die Kontakte mit den anderen Leuten auf. Und versuch doch mal einzeln mit einem von diesen Jungs, das sind Jungs alles, ne? Mhm. Mit jemandem mal einzeln aus dieser Gruppe zu reden. Ja. Das ist auch manchmal ganz gut. In der Gruppe verhalten sich solche Leute wie die Idioten, aber wenn man die dann einzeln rauspickt und mal unter vier Augen redet, kann man da auch schon mal was aufbrechen zwischen denen, weißt du? Ja. Musst du natürlich ein bisschen mutig sein und rangehen. Ja, die Schulzeit ist ja jetzt auch nicht mehr so lange bis zu den Sommerferien, da hoffe ich, stehe ich das durch. Ich hoffe, das bessert sich. Hm. Ich hoffe das auch ganz doll. Hm. Lieber Carsten, jetzt musst du aber gleich ins Bett, Mensch. Wann musst du morgen raus? Um 6. Eieieiei. Dann aber ganz schnell in die Federn jetzt. Ja. Tschüss, Carsten. Toi, toi, toi. Tschüss. Thomas, 33. Ja, also erstmal möchte ich mal den Carsten sagen, der soll den Kopf nicht hängen lassen. Ja. Okay. Und zweitens, mein Problem ist Thema Socken. Thema Socken? Ja. Aha, inwiefern? Hey, ja. Du hast den Fernseher nicht leise gedreht, oder das Radio? Bitte? Du hast den Fernseher nicht ganz leise gedreht. Ja, Augenblick, ich mache ihn leiser. Ja, das wolltest du vorher schon machen. Jetzt geht er durch die ganze Wohnung, die wahrscheinlich einen 15 Meter langen Flur hat. So? Nee, doch kein 15 Meter langen Flur. Ja, es wird schon besser sein. Also, Thema ist Socken. Socken. Ja. Warum? Getragene Socken. Getragene Socken. Du bist also so ein kleiner Perverser, ja, der auf getragene Socken steht. Ja, leider. Leider. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Beschreib uns doch mal ein bisschen, wie das so aussieht, diese Leidenschaft oder wie man das auch nennen mag. Naja, so ich riech da dran und hole mir dabei einen runter. Geht es um deine eigenen oder um fremde? Nee, es geht um fremde Socken, also Damensocken, sagen wir so. Ach so, und wie kommst du an diese getragenen, fremden Damensocken? Naja, also, wie soll ich das sagen, also, von der Bekannten und so weiter. Mhm. Nee, und, also mein Problem ist, dass ich die jetzt irgendwie nicht mehr bekomme. Wie, nicht mehr bekomme? Also nicht mehr kriegen kann von den Bekannten. Dass die also irgendwie sagen, okay... Es geht nicht mehr. Wie, du bist vorher versorgt worden von einer Frau mit Socken? Ja. Hast du die dafür bezahlt, oder wie? Nein. Warum hat die das denn gemacht? Sie hat mir mal den Gefallen getan und jetzt kriege ich sie nicht mehr. Das ist ja nur völlig Banane. Du hast eine Frau angesprochen und hast gefragt, könnte ich bitte ihre getragenen Socken haben, oder wie? Ja. Glaube ich dir nicht. Doch. Ist das eine Bekannte von dir? Ja. Und hast du die auch so eingeweiht, wofür du die haben willst? Ja. Und dann hat die das einfach so gemacht? Ja. Ein sehr informatives Gespräch. Und dann hast du aber sonst zu dieser Frau keinen sexuellen Kontakt? Nee. Hast du denn sonst überhaupt zu Frauen sexuellen Kontakt? Nee. Nee, es bezieht sich alles immer auf die Socken? Ja. Wie war denn das früher in deinem Leben? Erzähl mal. Also das fing früher an, da war ich 13 und da habe ich irgendwie die Veranlagung gemerkt und so weiter. Mhm. Und da habe ich früher immer von meiner Schwester die Socken geklaut und habe mich halt daran aufgegalte und naja, hinterher hat meine Schwester gesagt, okay, du kannst sie bekommen und so, ne? Aber jetzt im Moment läuft gar nichts mehr. Hast du denn, du bist 33 Jahre alt, ja. Hast du mal eine längere Beziehung zu einer Frau gehabt? Nee. Niemals? Nee. Hast du überhaupt schon mal mit einer Frau geschlafen? Ja. Wie oft? 3-4 Mal. Mhm. Aber es waren immer nur so Einzelaktionen dann? Ja. Wie erklärst du dir das denn, dass, dass dann noch nie eine etwas längere Beziehung entstanden ist? Das kann doch nicht nur an den Socken liegen. Also das kann ich bis heute noch nicht erklären. Also das war immer nur für eine kurze Zeit. Ne? Mhm. Also Thomas, ich habe am Anfang mich ein bisschen lustig gemacht, ne? Weil das klingt so schräg. Ich glaube aber jetzt nach unserem kurzen Gespräch, dass du da ein super dickes Problem am Hals hast. Ja. Ne? Und dass du in eine Beratungsstelle dringend gehen musst, zu einem Fachmann musst, dringend. Ja, du hast, da liegt eine ganz eklatante Störung vor, die sicher viele verzwickte Ursachen hat, die wir jetzt hier nicht auseinanderfusseln können. Ja, welche Beratungsstelle soll ich denn da gehen? Das wird dir jetzt gleich meine Psychologin sagen. Mhm. Und die heißt Annette und die wird dich gleich anrufen und du legst einfach jetzt auf. Ja? Ja? Okay. So machen wir das, Thomas. Alles Gute. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss, Omi. Jetzt begrüße ich herzlich Tanja. Tanja ist 36 Jahre alt. Ja, yes, Marie-Louise. Tanja. Tanja, genau. Ja, das ist nur ein Problem jetzt. Meine Mutter wurde am 14.02.98 verhaftet. Ja. Und, sie hat Kurier gemacht, also sie hat Drogen geschmuggelt. Mhm. Von wo nach wo? Also von Curaçao bis Amsterdam, da wurde sie gefasst. Und welche Drogen? Kokain. Aha. Wie viel? 2 Kilo. 2 Kilo Kokain? Ja. Im Flugzeug? Ja. Wie hat sie die denn geschmuggelt? Ja, die Polizei sagte mir, dass sie in so eine Tasche transportiert worden ist. Mhm. Ja, das ist ja nun auch, das ist ja schon ein sehr hartes Verbrechen, ne? 2 Kilo Kokain zu schmuggeln. Mhm. Sie ist dann verhaftet worden im Februar, sagst du? Ja. Ja, und weiter? Sie hat jetzt ein Urteil gekriegt von 20 Monaten, aber 11 Monaten kann sie absitzen. Also 11 Monate sitzt sie ab? Ja, jetzt hat sie hat jetzt alle 11 Monate gekriegt. Ja, und der Rest ist auf Bewährung, oder was? Ja, sie hat ja schon 4 Monate schon gesessen. Ja, ach so. Und da werde ich jetzt irgendwie nicht fertig. Hm. Wie alt ist denn deine Mutter? 62. 62? Ja. Sie hat das aber auch nur gemacht, weil sie Geld brauchte, weil sie selber drogenabhängig war. Aber wie kommt man in dem Alter so an so eine Kokainszene? Das weiß ich alles nicht. Also das ist so und alles so verworren, alles durcheinander. Ich weiß es nicht. Also, du sagst, die war selbst drogenabhängig. Von welchen Drogen war sie abhängig? Heroin. Heroin, aber doch nicht in ihrem Alter noch. Doch. Doch? Ja. Immer schon, solange du zurückdenken kannst? Ja, ich meine, sie hatte schon mal Drogen genommen, aber dann war das wieder mal weg und dann kam das wieder. Mhm. Hat sie dir erzählt, wie viel Geld sie für diesen Kurierdienst da bekommen sollte? Nein, hat sie mir nicht gedacht. Mhm. Jetzt ist das für dich eine schwierige Situation, dass die Mutter das gemacht hat. Ja. Und sie im Knast sitzt. Ja. Hast du sie schon mal besucht? Nein, sie sitzt in Zwolle. Mhm. Ja, aber ich, in 2-3 Wochen werde ich sie sehen können. Was ist denn überhaupt bisher so dein Verhältnis zu deiner Mutter gewesen? Wie beschreib das mal? Ja, sehr gut eigentlich. Also wir haben uns gut verstanden. Aber sie muss ja dann doch ein massives Problem gehabt haben, wenn sie bis in dieses Alter hinein heroinabhängig ist. Ja, ja. Ich meine, ich habe das schon gemerkt, dass sie Drogen genommen hatte, aber ich habe mich nicht gewagt, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich habe auch selber Drogen genommen. Jetzt auch noch? Abends so noch. Auch Heroin? Ja. Da solltest du an dir aber auch etwas tun, ne? Ja, ja. Mhm. Beschreib mir doch nochmal genau das, was dich jetzt so irritiert da mit der Mutter oder was dir da so ein schlechtes Gefühl macht. Wie soll ich das beschreiben? Ist so komisch. Also, wie soll ich das beschreiben? Das kann man nicht beschreiben, das ist irgendwie entsetzlich. Mhm. Schämst du dich für deine Mutter? Nein, um Gottes Willen nicht. Das nicht? Nein. Mhm. Was ist denn entsetzlich daran, wenn du dich nicht schämst? Ja, weil ich weiß nicht, dass sie das, nicht, dass sie das so gemacht hat, aber dass sie das als Kurier gemacht hat, das verstehe ich nicht. Mhm. Also es, du findest das gar nicht so verwerflich, dass sie es gemacht hat, sondern nur, wie sie es gemacht hat, oder? Ja, ich weiß es nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber jedenfalls, ich schäme nicht für meine Mutter, ich würde sogar für meine Mutter sogar, weiß was, machen, aber... Verurteilst du denn das, dass sie das gemacht hat? Nein. Auch nicht? Nein. Wieso denn? Das ist meine Mutter. Na gut, aber 2 Kilo Kokain zu schmuggeln, ist ja nun nicht, ist ja nun ein Delikt, ne? Ein schweres ja, Delikt. Klar. Ja klar, das ist ein schwerwiegendes Delikt. Aber wofür soll meine Mutter, wofür soll ich meine Mutter jetzt verurteilen oder sowas? Das hat der Richter schon getan. Dann verstehe ich nicht, warum du so ein ungutes Gefühl hast. Ja, weil ich habe Angst um meine Mutter, weil er nämlich auch die der Clan an meine Mutter rankommen könnte und so umbringen könnte. Mhm. Weil das ja nicht so einfach so mir nichts, dir nichts das machen kannst, ne? Hat sie denn irgendwelche Hintermänner genannt in dem Prozess? Ja. Mhm. Ja, die Gefahr besteht natürlich. Damit hat sie sich aber nur auch selbst hineinmanövriert, ne? Dass ja, sie ja. das gemacht hat. Ich würde erst an deiner Stelle erstmal abwarten, bis du das erste Mal mit deiner Mutter sprechen ja. kannst. Und dann wäre sicherlich auch mal ganz hilfreich ein Gespräch mit dem Rechtsanwalt deiner Mutter. Ja. Wie der die Situation einschätzt. Mhm. Vielleicht ist es ja doch, vielleicht geht es ja doch noch relativ glimpflich aus für sie. Ja. Ich würde mir jetzt erstmal nicht so doll den Kopf machen, sondern erstmal warten, bis so ein paar Gespräche gelaufen sind. Ja, ja, klar. Ne? Ja, ich meine, es kommt ja immer neue Probleme dazu. Mhm. Mit meinen Freundinnen. Also ich bin ja quasi wie eine Seelsorge, mhm. wie eine Psychologin. Ja. Ich muss alle helfen, aber mich selber kann ich mich nicht selber helfen. Deswegen wollte ich ja mit dir darüber sprechen, ja. dass ich wenigstens etwas sagen konnte. Ne? Ja, mal ein bisschen aussprechen. Ja, mal ja. richtig mal platzen. So richtig, ja. Ne? Tanja, würde es dir gut tun, noch ein bisschen weiter zu platzen? Dann würde ich dir auch anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest. Ja. Dann, du kennst das Verfahren ja, ne? Wir werden dich dann gleich nochmal anrufen. Ja. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss, Tanja. Tschüss. Tschüss. Carsten, 25. Ja, hallo, Domian. Carsten, hallo. Hi, kennst du die Band AC/DC? Ja, klar. Ja klar, okay, weil ich nur so gehört habe, dass du Techno machst und so. Ja, ich bin landschaftlicher AC/DC-Fan, ne? Aha. Ältere Geschwister habe ich so, die sind mittlerweile schon so über 40. Und fünfjährig habe ich zum ersten Mal die Let It Be Rock gehört. Aha. Und mit 10 war ich zum ersten Mal auf Konzert. Ja, und dann bin ich auch in 2 Fanclubs drin und so. Und diese Ballbreaker-Tournee, 95, kam die Ballbreaker raus, die CD, und 96 war die Tour. Und von den Konzertdaten hat man gar nichts erfahren, so auf Viva-Text und so und nix. Also wir müssen mal sagen, für die sie nicht kennen, das ist eine ziemlich hart gesockte... Hard to Hell ist ein Begriff, Thunderstruck. Also es ist eine ziemlich... Der Typ in Schuluniform. Ziemlich harte Gruppe, ne? Also so richtig... Meine Freundin sagte immer, das ist ja Kuschelrock. Kuschelrock, ja. Und Black und... Ja, und jedenfalls... Die Tournee war ausverkauft. Ja. Dortmund ging's mehr, ne? Ja. So in Frankfurt, okay, mein Bruder arbeitet in Frankfurt, der hat mir dann Tickets für Frankfurt besorgt, aber Dortmund war ausverkauft. Mhm. Mann, scheiße. Ich habe aber hinterher die Tickets dann schwarz gekauft. Ja, und dann war auf Viva hier, Metalla, ne? Mhm. Die Sendung, ein Quiz über AC/DC und da konnte man eine Reise nach Mexico City gewinnen. Tourbegleitung AC/DC. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du in Mexico City warst. Ja, da habe ich da mitgemacht. Aha. Und irgendwann freitags morgens im Januar, dann haben die mich angerufen, ich wollte gerade zur Uni gehen. Ja. Ja, ich hatte gewonnen, ne? Nein. AC/DC in Mexico City. Nein. Für 2 Personen. Das ist ja geil. Karneval 96, ne? Aha. Es waren 2 Konzerte, Pressekonferenz mit AC/DC, gleiches Hotel wie AC/DC. Ich habe dann abends an der Bar mit Angus Young, Brian Johnson und so gequatscht. So heißen sie unter anderem? Ja, ja. Und dann der Cliff Williams, das ist der Bassist, der hat mich noch nach Paris eingeladen, 3 Tickets für Paris geschickt. Ich war in Frankfurt, 3 Monate später nochmal Backstage, die haben mich da wiedererkannt. Ja. Und dann waren wir noch vom Fanclub aus nach Prag eingeladen. Mensch, das ist ja, wenn man Fan von so einer Band ist und so etwas erlebt, ist das natürlich super cool, super geil, ne? Also Konzert und ich habe auch selbst, trage ich Schuluniform auf Konzerten, ne? Mhm. Kennst du mit diesem Hörner-Cappy auch, ja, mit Will. Und wenn die in der Disco hier, zum Beispiel, ich wohne in Essen hier, so Soundgarden, Dortmund, Oberhaus, Subinalo, wenn die da so Thunderstruck spielen, dann schmeiße ich mich dann auch mal hin, so mit diesen epileptischen Anfällen, mach den Angus Young danach und die Leute gucken dann immer wie blöd und... Also Carsten, der absolute AC/DC-Fan und hat sie alle kennengelernt, war ganz hautnah dran. Ja, natürlich. Und das Schärfste, ich habe immer noch die Telefonnummer von der Managerin, wenn ich was über die Band so jetzt erfahren will, dann... Rufst du ganz einfach mal an? Ja, ja, klar. Ich danke dir für deinen Anruf und dass du es mir erzählt hast. Ja. Tschüss, Carsten. Ciao. Ciao. Stefan ist jetzt dran. Stefan ist 28. Ja, hallo Jürgen. Hallo Stefan. Ja, Jürgen, wir sind eine Gruppe von 23 Leuten, die wir immer Domian ansehen. Mhm. Von 23 Leuten? Aber nicht alle zusammen? Nein, nicht alle zusammen. Am nächsten Tag unterhalten wir uns einmal in der Woche und dann reden wir über deine Themen, was du gehabt hast. Aha. Was ist das für eine Gruppe? Ja, ganz unterschiedliche Leute. Und wir haben ein bisschen einen Fragenkatalog zusammengestellt und ich wollte dich einfach ein paar Fragen fragen. Ja, dich. Dann leg los. Okay, dann fange ich mal an. Und zwar, was machst du jetzt eigentlich in deinem Urlaub? Ja, also erstmal machen wir, das habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, diese Sondersendung am 4. Juli. Ja. Und danach werde ich verreisen. Das Ziel steht noch nicht so ganz fest, aber ich muss mal ein bisschen richtig ausspannen. Und USA wieder? Dies Jahr nicht USA, nein, es wird irgendwas in Europa sein. Europa, ja. Alles klar. Dann, und zwar über deine Liebschaft. Du hast doch mal in deinen Sendungen teilweise erzählt über deine Liebschaft, über deine Neue, dass du dich verliebt hast. Ja. Was ist dabei rausgekommen? Das ist immer noch sehr aktuell und intensiviert sich. Und noch mehr sage ich da im Moment nicht zu. Aber es ist sehr schön und sehr gut. Und ich fühle mich ausgezeichnet. Alles klar. Und auf was für Frauen stehst du und auf was für Männer stehst du? Also ich stehe auf die sehr weibliche Frau. Es gibt für mich immer den Inbegriff einer erotischen Frau, ist die junge Sophia Loren. Kennst du die aus alten Filmen? Ja, finde ich wunderbar. Ich könnte in diese Filme hineinspringen. Sie ist ein Traum für mich. Und bei Männern, da mag ich lieber so die härtere Nummer. Also, ich fand es wirklich lange Zeit wunderbar. Man sieht ihn ja gar nicht mehr. Also diesen Henry Maske Verschnitt. Also so ein maskulinen Zier. Ja. Interessant. Dann kommen wir in politischen Themen bereits. Ja. Und zwar, wen hättest du lieber als Bundeskanzler, Schröder oder Kohl? Also ich muss ja sagen, da sprichst du ein heikles Thema an. Ich bin SPD-Mitglied. Ja, ich auch. Und bin ein sehr großer Verehrer von Herrn Schröder. Ja. Aber ich nehme es meiner Partei ausgesprochen übel, dass sie in Sachsen-Anhalt mit den Kommunisten anbandelt. Ja. Und ich nehme es meiner Partei nicht so ganz ab im Moment, dass dieses nicht vielleicht auch auf Bundesebene passieren könnte. Ich wünsche mir sehr ein Machtwort von Herrn Schröder diesbezüglich. Ah ja, okay. Na, ich lasse das einfach so stehen, damit ich dir das nicht mehr rein. Ja. Dann hast du eigentlich Zukunftsangst? Nee, habe ich nicht, eigentlich nicht. Überhaupt nicht, also wenn du das ansiehst mit der Arbeitslosigkeit, dass das immer mehr wird und... Zukunftsangst eigentlich nicht, ich habe Angst vor dem Tod. Also ganz persönlich ist das, aber so allgemein habe ich so die Erfahrung gemacht, dass ich schlag mich immer irgendwie durch. Ich habe immer irgendwas gemacht und wenn es mir auch nicht gut ging und finanziell auch nicht so ganz doll, aber irgendwie habe ich mich immer durchgeschlagen. Angst nur vor Krankheit oder so etwas, dass man selbst nicht mehr für sich handeln kann, davor habe ich eigentlich Angst. Und das, was natürlich jetzt viele Domian-Fans interessiert, warum kommt eure Sendung, wir können sie ja nicht überall per Radio empfangen, teilweise verspätet, das ist furchtbar nervig für jeden Domian. Dann geht es um Viertel nach los und dann verpasst man schon wieder fast die Hälfte von der Sendung. Ich bin ein kleines Licht hier und kein Programmdirektor. Mir wäre es natürlich auch lieber, wenn wir immer pünktlich um 1 Uhr anfangen könnten. Es gibt aber manchmal Konstellationen im WDR-Fernsehen, das heißt, dass Spielfilme gesendet werden, die einfach einen Überhang haben. Ja. So ist das zu erklären. Aber unsere Programmdirektion weiß um das Problem und ich glaube, dass nach der Sommerpause im Herbst und im Winter das wesentlich seltener auftreten wird. Ich würde mich auch sehr darüber freuen. Ja. Und jetzt die letzte ganz kurze Frage und zwar, wir sammeln für Behinderte. Ja. Und wir haben da so eine Versteigerung geplant für den 8. August und da machen wir eine Riesenveranstaltung. Könntest du mir dein T-Shirt spenden? Ja, das mache ich. Wir sollten da, die Sendung jetzt gleich zu Ende ist. Ja. Nochmal entweder gleich oder morgen. Mit Autogramm bitte. Ja, wir telefonieren einfach nochmal und dann besprechen wir die Einzelheiten. Das mache ich natürlich, gar keine Frage. Das ist ja super. Lieber Stefan. Ein getragenes T-Shirt. Ja, das mache ich, alles kein Problem. Ne? Keine Socken, ne? Nur T-Shirt. Ja, keine Socken. Stefan, auf jeden Fall danke, gell? Grüße alle anderen von mir. Tschüss. Okay, ciao. Okay. In der Technik, heute hat Leo Scholten und morgen heißt unser Thema des Mannes bestes Stück. Da bin ich aber gespannt. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Eine gute Nacht, bis morgen, ciao.